Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radikale Muslime rufen immer wieder den Dschihad aus. Nur was verstehen der Koran und das islamische Recht eigentlich unter dem Begriff Dschihad? Der damalige New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani versuchte das Unfassbare zu beschreiben. Die Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Arlington am 11. September 2001 haben die Welt erschüttert. The situation right now is a massive rescue effort that's going on right now. We're trying to evacuate thousands and thousands of people. We have as many of our police and fire personnel as we have down in the southern part of Manhattan, evacuating people, trying to save as many lives as possible. Etwa 3000 Menschen wurden getötet. Die Flugzeugentführer gehörten zur Terrororganisation Al-Qaida. Auch Gräueltaten des sogenannten Islamischen Staats, Enthauptungen, Verbrennungen von Gefangenen, Selbstmordattentate und Bombenanschläge versetzen die Menschen in Angst und Schrecken. Radikale Muslime rufen immer wieder den Dschihad aus. Doch was verstehen der Koran und das islamische Recht eigentlich unter dem Begriff Dschihad? Der Arabist und Islamwissenschaftler Andreas Kaploni vom Institut für den Nahen und Mittleren Osten an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Also Dschihad ist ein schönes arabisches Wort. Der Arabist sagt natürlich sofort von der Wurzel Jahada. Jahada heißt sich bemühen. Das bedeutet, Dschihad heißt ganz einfach sich bemühen auf ein Ziel hin. Das Ziel ist wichtig, auf jemanden hin. Deswegen übersetze ich das Wort am liebsten mit Glaubensanstrengung, so in dieser Art. Ja. Es hat also eine religiöse Seite, eine spirituelle, geistliche Seite dabei, bedeutet aber, sich auf etwas hin anzustrengen. Islam bedeutet Glaube an Gott und die Unterwerfung unter Gottes Willen. Derjenige, der sich unterwirft, ist Muslim. Die fünf Säulen des Islam stellen die Grundsätze für alle Muslime dar. Dazu zählen das Glaubensbekenntnis, das Gebet, Almosen geben, Fasten während des Monats Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka. Sich an diese Regeln zu halten, rechtgläubig zu sein, das Richtige zu tun, das wird im Islam als großer Dschihad bezeichnet. Es gibt den großen und den kleinen Dschihad, sagt das islamische Recht. Der große Dschihad ist natürlich immer der Kampf gegen sich selber. Das ist klar, ja. Also die geistliche Anstrengung, dass man sein Leben richtig lebt. Das ist wirklich schwierig. Der sunnitische Islam, zum schiitischen kommen wir später, stützt sich vor allem auf zwei Quellen. Den Koran, den die Muslime als Offenbarung Gottes ansehen, vorgetragen vom Propheten Mohammed. Die zweite wichtige Quelle sind die Hadithe. Berichte über Aussprüche und Taten des Propheten. Sowohl im Koran als auch in den Hadithen finden sich Aussagen zum Dschihad. Über diesen großen Dschihad, die Glaubensanstrengung, heißt es im Koran in Sure 29, Vers 6: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Und wer sich um Gottes Willen abmüht, tut das zu seinem eigenen Vorteil. Gott ist auf niemanden in der Welt angewiesen. Kurz, strenge dich an, sei rechtgläubig, tue Gutes. Modern interpretiert geht es beim großen Dschihad um Nachhaltigkeit, nach dem Motto, jeder wird ernten, was er gesät hat. Professor Andreas Kaploni. Ich rede jetzt aber nicht über diesen großen Dschihad, der eigentlich sehr viel wichtiger ist im Alltag, sondern über den kleinen Dschihad. Der kleine Dschihad ist der, den wir in den Medien so häufig hören. Und dieser kleine Dschihad beinhaltet, dass die Gemeinschaft aller Muslime, das alle ist wichtig, dass die Gemeinschaft aller Muslime die richtige Weltorganisation, also Sie wissen, dass man Respekt hat zueinander, dass Gott Gott ist, dass man richtig umgeht miteinander, dass Männer und Frauen den richtigen Platz haben, Alte und Junge den richtigen Platz haben, einfach so die richtige Gesellschaft, dass man das ausdehnt in einer Welt, die sonst durcheinander ist. Beim kleinen Dschihad geht es also um die gesellschaftliche Ordnung, in der die Gemeinschaft der Muslime, die sogenannte Umma, idealerweise leben soll. Die Welt des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert schien den Zeitgenossen aus den Fugen geraten. Mohammed wurde um das Jahr 570 in Mekka geboren. Im Alter von etwa 40 Jahren hörte Mohammed erstmals die Stimme Gottes. Zuerst haderte und zweifelte er. Erst um das Jahr 613 begann er in Mekka zu predigen. Immer mehr Anhänger scharten sich um Mohammed. Er stieß aber unter den Stammesmitgliedern auch auf heftigen Widerstand. Viele pflegten weiter die Vielgötterei und lehnten die neue monotheistische Religion ab. 622 wanderte Mohammed mit seinen Gefährten nach Medina aus. In den folgenden Jahren kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des Propheten Mohammed und den Götzendienern, so zum Beispiel in der wichtigen Schlacht von Badr im Jahr 624. Das bedeutet, in der Situation, in der Mohammed zuerst in Mekka und in Medina lebte, nämlich zuerst in Mekka in Konflikt mit seinen Mitmekkanern und in Medina in Konflikt mit einem Teil seiner Mitmedinenser, besonders aber mit den Leuten zu Hause in Mekka, gibt es ganz klare Aufrufe, dass man kämpft. Dschihad bedeutet sich anstrengen, das ist immer im Vordergrund, mit sich selber kämpfen, aber selbstverständlich auch mit den Waffen kämpfen gegen alle möglichen Leute. Überhaupt keine Frage, das gehört dazu. Und das ist in einer vormodernen Zeit auch ganz unanstößig. Das heißt, der kleine Dschihad, der auch den bewaffneten Kampf beinhaltet, muss im historischen Kontext des 7. Jahrhunderts interpretiert werden. Im Koran wird dieser Kampf zum Beispiel in Sure 9, Vers 5 beschrieben. Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Diese Aussage gilt explizit für Heiden. Schriftbesitzer, also Juden und Christen, durften, sofern sie die islamische Herrschaft anerkannten, ihre Religion in der Regel frei ausüben. Allerdings mussten sie eine sogenannte Kopfsteuer zahlen und waren zeitweise auch immer wieder Schikanen ausgesetzt. Im 13. Jahrhundert kam es zum Beispiel auch zu gewaltsamen Bekehrungen und Deportationen. In Sure 9, Vers 73 heißt es: Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Prophet, führe Krieg gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei hart gegen sie. Die Hölle wird sie dereinst aufnehmen. Ein schlimmes Ende. Die sogenannten Schwertverse müssen, so Rechtsgelehrte, im historischen Zusammenhang mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Propheten Mohammed und seinen Gegnern gesehen werden. In seinen Predigten versuchte Mohammed, die Offenbarung Gottes zu verkünden und weitere Anhänger um sich zu scharen, erklärt Professor Kaploni. Der Koran besteht aus 114 Suren, das heißt einzelnen Stücken. Und diese Stücke sind eigentlich Predigten oder Predigteile von Mohammed, die man später aufgeschrieben hat. Jetzt wissen Sie ja, wie Predigten funktionieren. Predigten wollen überzeugen, Predigten überzeichnen, denn Predigten wollen Verhaltensänderung und der Koran will Verhaltensänderung. Auch während der Kreuzzüge kam dem Dschihad eine besondere Bedeutung zu. Im Jahr 1099 hatten die Kreuzfahrer Jerusalem erobert. Die Herrscher hatten gesagt, also in Aleppo oder in Damaskus oder in Mosul, diese Kreuzfahrer müssen wieder weg. Und in der Propaganda gegen diese Kreuzfahrer, also das ist 11. und 12. Jahrhundert, redet man natürlich von Dschihad. Wichtig war dabei, den islamischen Boden von den westlichen Kreuzfahrern zu reinigen, wie es hieß. Also das Problem ist nicht, dass es Christen sind, sondern dass sie als bewaffnete Christen ein Teil der islamischen Herrschaft untersteht, wie rausgeschnitten haben. Das ist unrein. Man muss dieses Land wieder reinigen. Man muss Jerusalem reinigen. Das heißt, die Stadt Jerusalem wird plötzlich zur Chiffre, zum Symbol für Dschihad. Dschihad bekommt plötzlich ein Ziel. Grundsätzlich gilt im Islam, dass Gott das Töten verurteilt. In Sure 5, Vers 32 steht, dass wenn einer jemanden tötet, und zwar nicht etwa zur Rache für jemand anderes, der von diesem getötet worden ist, oder zur Strafe für Unheil, das er auf der Erde angerichtet hat, es so sein soll, als ob er die Menschen alle getötet hätte. Und wenn einer jemanden am Leben erhält, soll es so sein, als ob er die Menschen alle am Leben erhalten hätte. Aber diese Sure zeigt auch, dass das Töten unter bestimmten Umständen zulässig ist. So sehen die sunnitischen Rechtsschulen zum Beispiel die Todesstrafe für bestimmte Delikte wie Mord vor. Die Strafe kann, muss aber nicht verhängt werden. Aber wenn sie verhängt wird, dann nur durch einen Richter. Einzelne Muslime dürfen keine Selbstjustiz üben. Und Selbsttötung und damit auch Selbstmordattentate sind im Islam grundsätzlich nicht zulässig, sagt der Islamwissenschaftler Kaploni. Aber natürlich Terror und Bomben und so, das ist ein No-Go. Denn Sie wissen, ebenfalls nach islamischem Recht ist Selbstmord verboten, ja? Schlicht und einfach verboten. Das heißt also, wenn Sie in die Luft sprengen, Sie haben keine Chance, da lebendig wieder rauszukommen, ist das ein No-Go. Sie werfen Ihr Leben weg, das Gott Ihnen geschenkt hat. Nach islamischem Recht darf zudem nur ein Führer, der Kalif, als Stellvertreter Gottes den bewaffneten Kampf ausrufen. Das heißt, nur der Kalife kann eigentlich den Dschihad ausrufen, weil wir heute keinen Kalifen mehr haben. Kann man heute den Dschihad nicht ausrufen, nach sunnitischer Vorstellung? Das Kalifat wurde 1924 abgeschafft. Der letzte Kalif, Abdülmecid II., verließ mit dem Orient-Express Istanbul und ging nach Paris ins Exil, wo er 1944 starb. Wenn jemand sagt, ich mache Dschihad, weil ich das selber so finde, geht das nicht, ja? Es gibt noch ein bisschen am Rand, nach islamischer Vorstellung, am Rand der islamischen Welt die Möglichkeit, wenn was ganz dringend ist, kann ich mal Dschihad machen. Aber als Kollektiv ist eine Kollektivpflicht, keine Individualpflicht. Was Sie machen können, ist natürlich, Sie können sagen, wir, kleine Gruppe von Muslimen, wir sind die eigentlichen Muslime. Das heißt, wir sind die Umma. Wir haben einen Kalifen, dann geht es wieder. Aber es ist natürlich ein Sektenverhalten. Und Sie merken wieder, ja, dass wir eigentlich sonst aus anderen Gruppen auch kennen. Religiöse Gruppen oder nicht religiöse Gruppen. Darüber sind sich die sunnitischen Rechtsschulen einig. Die Textstellen zum bewaffneten Kampf müssen demnach immer im Kontext des Konflikts im 7. Jahrhundert gesehen werden und sind nicht einfach auf andere Situationen übertragbar. Das heißt aber nicht, dass sich extremistische Gruppierungen deshalb auch an diese Interpretation halten. So zum Beispiel die Terrormiliz Islamischer Staat. 2014 rief der IS nach der Eroberung der nordirakischen Stadt Mosul in Syrien und im Irak das Kalifat aus. Die Terrororganisation nutzte den Kalifentitel für ihre Propaganda. Selbsternannter Kalif ist der aus dem Irak stammende IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi. Bei den Schiiten, der muslimischen Minderheit, ist die Auffassung zum Thema Dschihad wiederum ganz anders. Die Glaubensrichtungen der Sunniten und Schiiten entwickelten sich zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert. Nach Mohammeds Tod im Jahr 632 gab es einen Streit über seine Nachfolge. Die Mehrheit der Muslime wollte einen Kandidaten frei bestimmen. Die Minderheit war dagegen der Auffassung, dass der Nachfolger aus der Familie des Propheten stammen müsse, und legte sich auf seinen Vetter Ali fest. Die Vertreter dieser Gruppierung wurden Shi'at Ali, Partei Alis genannt. Daraus entstand später die Bezeichnung Schiiten. Jetzt bei den Schiiten, die in Iran zu Hause sind, die haben ja die Vorstellung, dass die Welt von einem verborgenen Imam geleitet wird, der von allen schiitischen Rechtsgelehrten vertreten wird. Weil der Imam verborgen ist, kann er den Dschihad nicht ausrufen. Das heißt, nach 12er schiitischer Vorstellung, also nach der Vorstellung, die heute in Iran herrscht, kann man den Dschihad nicht ausrufen. Geht gar nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Es gibt aber nicht nur den kleinen und den großen Dschihad. Der Begriff kann auch im übertragenen Sinne verwendet werden und dann noch eine ganz andere, säkulare Bedeutung bekommen. So wie die Amerikaner heute von dem Crusade sprechen Und Crusade kann aber auch ein Impfkreuzzug sein oder ein Kreuzzug zur Bekämpfung der weltweiten Armut. Ist das auf Arabisch natürlich auch so. Das heißt, der Begriff Dschihad, Sie erinnern sich, die beiden Bedeutungen, Dschihad, Kampf gegen das Böse, das Schlechte in sich selber. Und diese Kollektivpflicht ist im 19. Jahrhundert dann plötzlich zu einem sehr starken Wort geworden für sich für die gute Sache allgemein anstrengen. Und natürlich können Sie sich vorstellen, dass die verschiedenen Begriffe, die so nebeneinander stehen, dann plötzlich auch wieder zusammengehen. Ja? Also Crusade, heute auf Amerikanisch heißt Kampf gegen das Böse, ist aber so ein bisschen was Christliches drin. Und das Dschihad, das heute auf Arabisch bedeutet, sich für die gute Sache einsetzen, hat dann auch wieder so einen kleinen muslimischen Unterton. Und damit kann man dann natürlich auch spielen. Unter den IS-Kämpfern finden sich auch viele junge Menschen aus dem Westen. Alleine aus Deutschland sind nach Angaben des Verfassungsschutzes hunderte deutsche Islamisten bzw. Islamisten, die hier lebten, in Richtung Syrien oder Irak gereist. Die Soziologin Dr. Maruta Herding vom Deutschen Jugendinstitut in Halle erklärt, wer sich dem IS anschließt. Also erstmal ist tatsächlich ein überwiegender Teil der jungen Menschen, die sich für den Islamismus interessieren, männlich. Bei den nach Syrien Ausgereisten sieht man, dass es ungefähr 80% eben der Ausgereisten waren. Das waren junge Männer und 20% ungefähr Frauen. Es sind also einige Mädchen und junge Frauen dabei, die sich für den Islamismus ebenso interessieren und tatsächlich auch die in Kampfgebiete ausreisen. Und zunächst also in Bezug auf die jungen Männer muss man sagen, ist es natürlich schon so, dass die Gewaltinhalte oder die Gewaltaffinität hier eine große Rolle spielt. Aber auch zum Beispiel die Inszenierung des dschihadistischen Kampfes als Abenteuer und der Kampf als Heldentum, das spricht vielleicht vor allem junge Männer an, aber durchaus auch junge Frauen. Oft wird angenommen, dass muslimische Extremisten aus westlichen Ländern streng religiös sind und sich dann radikalisieren. Die Forschung aber kommt zu einem anderen Ergebnis. Also viele kommen aus säkularen Elternhäusern, entweder aus muslimischen Familien, die ihre Religion kaum oder gar nicht praktizieren oder eher in Form kultureller Bräuche. Oder es sind Konvertitinnen und Konvertiten, die aus Familien stammen, die entweder christlich oder vielleicht gar nicht religiös waren. Also diese Jugendlichen sind dann eher sowas wie religiös Wiedererweckte. Also hier ist dann das Problem, dass diese Jugendlichen besonders anfällig sind für radikale Auslegungen von Predigern beispielsweise. Denn sie können nicht verschiedene Auslegungen oder Versionen des Islams gegeneinander abwägen. Und sie sind auch nicht in der Lage, theologische Gegenargumente zu liefern. Die Motive der jungen IS-Anhänger, die nach Syrien ausgereist sind, sind unterschiedlich. Einer der Hauptgründe ist nach Ansicht von Maruta Herding die Suche nach einer Gemeinschaft. Das wird bei der Rekrutierung auch ganz bewusst eingesetzt. Also da wird eine besondere Verbundenheit der Glaubensbrüder und Glaubensschwestern propagiert oder auch das Selbstverständnis einer auserwählten Avantgarde anzugehören oder Teil einer exklusiven Gemeinschaft Gleichgesinnter zu sein. Dann gibt es als weiteres Motiv aber auch die Suche nach Orientierung und Sinn im Leben. Da bietet der Islamismus ein festes Regelwerk zur Alltagsstrukturierung, aber vor allem auch so ganz einfache und klare Deutungsangebote wie Gut-Böse-Einteilung oder klare Schuldzuweisung, die dann vermeintlich gut nachvollziehbarerweise gesellschaftliche Entwicklung und Konflikte erklären. Im Orient wiederum gibt es starke Klischees von Westeuropa, die bewusst überzeichnet und für die Propaganda eingesetzt werden, so Professor Caploni. Da macht es nichts, wenn die Jugendlichen Drogen nehmen. Das ist denen einfach wurscht, den Westeuropäerinnen und Westeuropäern. Die stecken ihre Alten ins Altersheim. Die Straßen sind voll mit sexistischer Werbung. Das sind ganz starke Klischees, ja. Und vor diesem Hintergrund wirbt die Propaganda für den bewaffneten Dschihad gegen einen verkommenen Westen. Mit all diesen Klischees spielen Extremisten. Dschihadisten beanspruchen für sich, für den angeblich wahren Islam zu kämpfen. Die Welt besteht aus Gut und Böse. Das Böse ist draußen. Ich bin gut, wenn ich aktiv gegen das Böse kämpfe. Das bedeutet, es geht gar nicht so sehr um das eigene richtige Verhalten, sondern um das Ergebnis. Das Ergebnis ist nämlich, man kämpft gegen das Böse auf der Welt. Und Sie wissen ja von den Attentätern des 11. September, die waren ja gar nicht so unbedingt so mit Ramadan einhalten und nicht trinken. Denn ihr Ziel war ja, das Böse zu bekämpfen, nicht selber gut zu leben. Ganz anders ist die Einstellung der Salafisten. Diese Gruppierung will den sogenannten Salaf folgen. Also das heißt, die Leute, die sagen, wir leben so wie die Salaf, wie die Altvorderen, das heißt also wie die ersten drei Generationen im Islam, für die ist es zum ganz großen Teil wichtig, eben selber auch richtig zu leben. Und sie wollen dabei in Ruhe gelassen werden, wie es ja ganz viele Gemeinschaften auf dieser Erde gibt, die einfach für sich bitte leben wollen. Und ich glaube, das sind 90% oder 95% der Salafisten sagen, wir kümmern uns gar nicht um Politik. Das heißt also, diese furchtbare Gleichsetzung, dass man bei uns gerne sagt, die Salafisten, das sind nicht einfach die Dschihadisten, die sagen, das Böse ist ja außerhalb von uns, es kommt gar nicht so drauf an, wie wir jetzt konkret leben, sondern wir müssen einfach das Böse bekämpfen. Ja, vielleicht ist es falsch, wenn ich sage, das schließt sich aus. Aber sozusagen der große Salafismus denkt sehr viel darüber nach, wie lebe ich jetzt für mich richtig. Auch auf der Internetseite des Verfassungsschutzes heißt es, dass nur ein Teil der Salafisten gewaltaffin ist. In Teilbereichen positionieren sich die Anhänger des politischen Salafismus ausdrücklich gegen Terrorismus, heben den friedfertigen Charakter des Islam hervor und vermeiden offene Aufrufe zur Gewalt. Dennoch ist festzustellen, dass der politische Salafismus ein ambivalentes Verhältnis zur Gewalt als Mittel zur Durchsetzung seiner Ziele pflegt, da religiös legitimierte Gewalt nicht prinzipiell ausgeschlossen wird. Der Dschihad, das Modell, bleibt umstritten. Nicht, weil der Islam an sich gewalttätig ist, sondern weil die Zeiten gewalttätig sind und islamistische Extremisten nach religiösen Legitimationen für ihre Ziele suchen. Das große Missverständnis bei uns ist, dass wir vieles aus dem Islam erklären und dass wir häufig auch sagen, Islam ist anders. Und dieses ganz anders, das ist ein echtes Missverständnis. Ja, als ob Islam das Gegenkonzept wäre zu Westeuropa oder westlicher Kultur oder Kultur so. Dschihad. Claudia Steiner hat die Bedeutung eines gefürchteten Begriffs beschrieben. Gesprochen haben Katja Amberger und Rainer Buck. Ton und Technik Christiane Schmidbauer. Regie führte Martin Trauner. Redaktion Thomas Morawetz. Ein Geschichtspodcast von Radio Wissen.